Because it goes against the rest of the teaching of what Jesus did on the cross to the devil. Weil es widerspricht nämlich dem Rest der Lehre, was Jesus am Kreuz mit dem Teufel gemacht hat. But we rather ignore the new covenant because we have this one verse that we insist that we understand. Aber wir ignorieren lieber den neuen Bund, weil wir diesen einen Vers haben, auf dessen Verständnis wir bestehen. Let's look at the context of the story. Schauen wir uns den Kontext der Geschichte an. Matthäus 17. So what happens? Was passiert dort? Jesus is going up on the mountain of transfiguration. Jesus stieg auf den Berg der Verklärung. And he's up there with the James, with John and with Peter. Und dort oben ist er mit Jakobus, Johannes und Petrus. And Moses and Elijah showed up. Und dann tauchen Moses und Elias auf. However that happened, I don't know. Wie das passiert ist, weiß ich nicht. Because Jesus now talked to two dead people. Denn Jesus redete nicht mit zwei Toten. So explain this, please. Erklär mir das bitte. But the Bible says. Aber die Bibel sagt das so. Und das tat er. Talked to these two people. Er redete mit diesen zwei Menschen. And actually, the others heard them too. Und die anderen hörten es auch. Peter said, hey, let's put three hats, one for you, Jesus, one for Moses, one for Elijah. Petrus sagte, hey, lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, Jesus, eine für Moses und eine für Elia. Jesus, while Jesus and these other five guys are up there on the mountain. Und während Jesus mit und die anderen fünf Leute auf dem Berg waren, in the valley there are the other disciples, which are nine of them. Befanden sich die übrigen neun Jünger unten im Tal. And there is a man, der war ein Mann, that has a son. Der hatte einen Sohn. And the son is demonized. Und dieser Sohn hatte einen Dämon. Und der Dämon warf ihn ins Feuer und ins Wasser und versuchte, den Jungen zu töten. And the man expects that the disciples of Jesus fix the problem, but they can't. Der Mann erwartete, dass die Jünger Jesus das Problem lösen konnten, aber sie schafften es nicht. So when Jesus comes down from the mountain, he sees this commotion. Als Jesus vom Berg herunterkam, sah er diese Aufregung. So what happened? Und was geschah? Jesus is trying to figure out what's going on. Jesus versuchte herauszufinden, was da los war. The guy says, I brought my son to your disciples, but they couldn't heal him. Der Mann sagte, ich habe meinen Sohn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. And he kneeled down before Jesus and said, Lord, have mercy on me and fix the problem. Er kniete vor Jesus nieder und sagte, Herr, sei mir gnädig und kümmere dich um dieses Problem. When the guy said to Jesus, als der Mann zu Jesus sagte, Jesus, in Vers 16, I brought him to your disciples, but they could not cure him. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. What was Jesus' answer? Was antwortete Jesus? Guys, you have to be a little bit understanding. Leute, ihr müsst ein bisschen Verständnis aufbringen. These nine were not up in diese neun waren nicht mit mir auf dem Berg. Don't be so harsh on them. Seid nicht so hart zu ihnen. They don't have the anointing to cast this kind of devil. Sie haben nicht die Salbung, um diese Art von Teufel auszutreiben. The moment this guy said your disciples couldn't fix this problem, Jesus had an immediate answer. Als der Mann sagte, deine Jünger konnten das Problem nicht lösen, hatte Jesus sofort eine Antwort parat. And Jesus answered and said, so it was the answer to the statement, your disciples couldn't fix the problem. Und Jesus antwortete und sprach, also das war die Antwort auf die Aussage, deine Jünger konnten das Problem nicht lösen. Oh, you faithless and perverse generation, how long shall I be with you? Oh, du ungläubige und verdorbene Generation, wie lange soll ich noch bei euch sein? How long shall I bear with you? Wie lange soll ich euch noch ertragen? I am here to me. Bringt ihn her zu mir. And of course we know Jesus just says out and the demon goes out and everything is resolved. Und natürlich wissen wir, dass Jesus einfach nur raus sagte und der Dämon fuhr aus und alles war erledigt. Disciples asked Jesus a question. Unmittelbar danach stellten die Jünger Jesus eine Frage. Of course not in front of everybody because they were too embarrassed. Natürlich nicht vor allen Leuten, das war zu peinlich. Imagine. Stell dir vor, du versuchst ein Problem zu lösen und schaffst es nicht und Jesus nennt dich vor allen Leuten ungläubig und verdorben. Das ist sehr peinlich. Jesus didn't tell him, did he? Hey, you perverse guy. Jesus flüsterte nicht, hey, ihr verdorbenen Leute. He confronted them in front of everybody. Nein, er konfrontierte sie vor allen Leuten. So these embarrassed disciples, also diese beschämten Jünger, they had a question. Hatten jetzt eine Frage. But they didn't ask Jesus publicly because they already knew what he would do. Aber sie fragten Jesus nicht öffentlich, weil sie sowieso wussten, was er tun würde. By now they already know Jesus always confronts unbelief publicly and never hidden. Mittlerweile wussten sie, dass Jesus Unglauben immer öffentlich konfrontierte und nie geheim. So look, the Bible says they ask him privately. Die Bibel sagt, sie fragten ihn, als sie allein waren. Particular. Jesus, let's go aside a little bit. I would like to talk to you. Komm ein bisschen zur Seite, Jesus. Wir wollen mit dir reden. So what do you want to ask me? Was wollt ihr mich denn fragen? Why could we not cast it out? Warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? So, is this a clear question? Ist das eine deutliche Frage? Very clear. Ganz deutlich. Why could we not cast it out? 8 simple words. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? 6 einfache Worte. Temos expulsado, são 6 palavras, 7 palavras em português. Everybody understands a question. Jeder versteht die Frage. So, Jesus gives them an answer to the question. Also gibt Jesus ihnen eine Antwort auf die Frage. What was the question? Wie lautete die Frage? Why could we not cast him out? Warum konnten wir ihn nicht austreiben? So Jesus answers the question. Jesus beantwortet die Frage. Because of your unbelief. Wegen eures Unglaubens. Jesus never said because of your unbelief and because you didn't fast and pray hard enough. Jesus sagte nicht wegen eures Unglaubens und weil ihr nicht genug gefastet und gebetet habt. Jesus said because of your unbelief you could not do it. Jesus sagte wegen eures Unglaubens konntet ihr es nicht tun. Look. Schau. Is Jesus now still talking about the demon or is he talking about the unbelief? Spricht Jesus jetzt noch über den Dämon oder schon über den Unglauben? Just look how he continues. Schau mal, wie er fortfährt. I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, bewege dich von hier nach dort, und er wird sich bewegen. Nichts wird euch unmöglich sein. Look at this. Schau dir das an. Jesus is not talking about the demon, Jesus is talking about a heart of unbelief. Jesus redet da nicht über den Dämon, sondern über ein ungläubiges Herz. Literally said, if you would have the right kind of faith, nothing would be impossible, which includes casting out any kind of demon. Er sagte wörtlich, wenn ihr den richtigen Glauben hättet, wäre nichts unmöglich. Das beinhaltet auch die Austreibung jeglicher Art von Dämonen. If verse 21 means, wenn Vers 21 bedeutet, only through fasting and praying have we authority over certain kind of demons, dass du nur durch Fasten und Beten die Macht über bestimmte Arten Dämonen bekommst, then Jesus basically lied to them. Dann hat Jesus sie im Grunde angelogen. He would have had to say this. Er hätte dies sagen müssen. Look, schau doch mal. Because of your unbelief, wegen deinem Unglauben and lack of fasting and prayer, und deinem mangelnden Fasten und Beten, would have faith like a mustard seed, wenn du Glauben hättest wie ein Senfkorn, nothing would be possible for you except casting a big demon. Wäre dir nichts unmöglich, abgesehen von der Austreibung großer Dämonen. They only go with fasting and prayer. Die fahren nur durch Fasten und Beten aus. Jesus said nothing would be impossible. Jesus sagte, nichts wird euch unmöglich sein. And in the context of casting out the demon of the boy. Und er sagte es im Zusammenhang mit der Austreibung des Dämonen des Jungen. Now, in verse 21, nun, in Vers 21, the Bible says, however, this kind only comes out with fasting and praying. Sagt Jesus, doch diese Art fährt nur durch Fasten und Beten aus. Now look. Also schau. I have several friends that say, but in some original manuscript, verse 21 is not there. Ich habe einige Freunde, die sagen, ja, der Vers 21 steht in einigen Originalmanuskripten nicht. And I agree. Ich stimme dem zu. More than 30 manuscripts. Es gibt mehr als 30 Manuskripte. Some of them it's there, some of them it's not. In einigen steht der Vers und in einigen steht er nicht drin. But in my research, in the most reliable, it's there. Aber nach meinen Recherchen in den zuverlässigsten Manuskripten steht er drin. Esse versículo está lá. So I personally believe Jesus did say that. Daher glaube ich persönlich, dass Jesus das gesagt hat. How can Jesus say this kind only goes out by fasting and praying? But then he says, with faith, everything is possible. Wie kann Jesus also sagen, diese Art fährt nur durch Fasten und Beten aus? Doch dann sagt er, durch den Glauben ist alles möglich. Nada é impossível. You see, I don't believe that Jesus said, fasting gives you authority over a bigger demon. Ich glaube nicht, dass Jesus sagte, Fasten gibt dir Macht über große Dämonen. But he rather said, fasting and praying gives you deals with the heart of unbelief. Er sagte vielmehr, dass Fasten und Beten auf das Herz des Unglaubens zielt. Coração de incredulidade. You see, this kind of water, schau, diese Art Wasser, this kind of watch, diese Art Uhr, this kind of glasses, diese Art Brille, this kind of iPad, diese Art iPad, this kind of demon, diese Art Dämon, this kind of unbelief, diese Art Unglauben. So Jesus was talking about unbelief, not about demons anymore. Jesus redete also über den Unglauben und nicht mehr über die Dämonen.